glaub an dich, doch wer glaubt an mich? Ich bin verlassen in den Gassen dieser ach so dreckigen Welt, auf die jeder was Falsches hält. Du willst mich doch, weiß ich nicht, ob lieben oder loswerden. Mit einer deiner Gesten könntest du mich töten. Mit deiner Zunge in den Artikel und ein klein wenig Geschick könntest du mir doch zeigen, wie ernst wir es beide meinen. Ich glaube an uns, du zweifelst daran. Für mich ein Wunsch, für dich bereits vertan. Ich denke an die Tage, an denen du mir zeigtest, wie sehr du mich liebtest. Zwar ist die Erinnerung nur vage, doch klar genug, um zumindest mir zu beweisen, dass was du sagst nicht mehr ist als Unfug. Ich weiß, dass du es nicht hören magst, doch es ist die Wahrheit und mehr nicht. Ich weiß, dass du es nicht glaubst oder nicht glauben willst. Deswegen lass ich dich gehen, doch lass mich noch ein letztes Wort an dich richten. Du warst für mich immer sehr viel mehr als für einen Fisch das Meer. Und deinen letzten Wunsch noch, komm zurück, sonst bleib ich zurück allein in meinem kleinen Leben. Mein Leben wäre einsam, in meiner Brust nur noch ein Loch, schwarz vom Verlust und leer vom Frust. Dann haben wir nichts mehr gemeinsam. Noch länger mit dir zusammenleben, dir all das geben, was ich kann, dir all das schenken und dann die schönsten Worte hören. Doch du gehst und lässt mich stehen, und du stehst noch eine Weile an der Ecke. Verschwindest dann hinter der Hecke, die letzte Träne siehst du nicht, du siehst sie nicht. Leise lösche ich das Licht. Ich lösche leise das Licht. Ich lösche leise das Licht. Ich lege mich ins Bett, es ist kalt und leer, erscheint plötzlich so groß. Ich gebe mir einen Stoß und wieder bin ich hier. stehe hier am Fensterbrett. Oft haben wir stundenlang hier zusammen die Zeit vertan. Die Sinnlosigkeit dieser Tat einfach sein lassen. Und du versprachst mir, mich nie zu verlassen, dass alles anders kommen wird. Hab ich schon irgendwie gespürt. Gehofft, dass es alles so bleibt, hab ich trotzdem die ganze Zeit. Würde mir die Hoffnung fehlen, würde mich mein Leben quälen. Die Gewissheit reicht nicht aus, um deine gefühlte Anwesenheit aus diesem Haus zu vertreiben für alle Zeit. Nein, dazu bin ich noch nicht bereit. Noch habe ich das Hoffen nicht aufgegeben. Noch möchte ich weiter mit dir leben. Noch glaube ich an die Chance. Noch glaube ich an die Farce, die in diesen Tagen uns umrundet und am Ende doch wieder von Besinnung kundet. Niemals mehr werden wir uns lieben, doch ich vergesse nicht, es trotzdem in Erwägung zu ziehen. Ich möchte die Erinnerung behalten, auch in der Zeit, in der wir getrennt leben, möchte ich dieses Gefühl nicht aufgeben. Ich möchte noch nicht auf Neuanfang schalten. Ich möchte in meinem Kopf deine Hand halten. Ich möchte deine Haut berühren und möchte, dass unsere Körper sich berühren. Ich weiß, ich war niemals so gut zu dir, wie du es verdient hättest. Doch bitte sage mir, dass es nicht deswegen so ist. Mit Tränen in den Augen stehst du vor ohne mich. Und ich glaube immer noch daran, dass mich niemand jemals retten kann, außer du.